Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen zu einem ganzen Haufen neuer Musik. Willkommen zu einem hoffentlich Haufen guter Musik auch. Das entscheidet ihr. Willkommen hier zum Sunday Service. Eben gerade hörten wir Spoon mit dem Track Rainy Taxi. Die Band aus Austin, Texas, um den charismatischen Sänger und Gitarristen Britt Daniel hat eine neue Platte veröffentlicht. They Want My Soul. Gutes Album. Nicht so hervorragend wie einige andere ältere Platten von denen. Trotzdem eine Platte, die auf jeden Fall gut hörbar ist, die Spaß macht und die man sich zulegen sollte. Vor allem, wenn man Spoon-Fan ist. Heute in der Sendung gibt es unter anderem neue Singles von The Drums. Ich habe auch Martin Carr dabei, der hat früher mal den Ton angegeben bei den Boo Radleys. Ebenfalls neue Alben von Cold Spex von Marianne Dessart gibt es Französisches zu hören. Auch dabei ziemlich basslastiges von The Buck. Dann Frickelkrams mit einer Band namens Adult Jazz und Hip-Hop mit Shabazz Palaces. Aber erstmal geht's hier weiter mit Gitarrenmusik mit den großartigen Ravonettes. Yeah.

The Gaslight Anthem haben früher bestimmt mal ganz gute Musik gemacht und vielleicht auch mal ganz tolle Platten produziert. Die neueste Get Hurt gehört nicht dazu. Stay Vicious, der Track gerade eben. Einer von 12 ziemlich langweiligen durchproduzierten Songs, die auch am Reißbrett eines, Platten... Moguls hätten entstehen können, also einer Plattenfirma, dem Chef sozusagen, alles ziemlich ohne Seele gemacht. Ganz viel Seele haben The Statues, zwei Herren aus dem schweizerischen Genf. Statues soll es eine Abkürzung sein von Mustaches, also den Schnurrbärten. Mustaches heißt es eigentlich, den Schnurrbärten, den man so sich angeklebt hat mal eine Zeit lang, was so eine hippe Welle war. Ja, danach sozusagen ist diese Band benannt und ihr Track hier, Lighter Girl, klingt ziemlich nach schwungvollen Rock'n'Roll mit lasziven Garage-Sound dazu. Lighter Girl, das waren The Statues aus Genf. Die machen wirklich ganz anständige Musik, die mich ziemlich an Holly Golightly erinnert, zumindest bei diesem einen Track hier. Holly Golightly, auch lange nichts mehr von dieser großartigen Dame gehört, aber wenn The Statues, in diese Lücke hineinspringen, habe ich da überhaupt nichts gegen. Slow Club sind ein Duo aus Sheffield, die seit 2006 Musik machen, zwei EPs und zwei Alben veröffentlicht haben. Das dritte ist jetzt gerade rausgekommen, Complete Surrender. Da heißt das. Davon hören wir den Slow Club mit ihrem Track The Pieces. Work their way through all your dreams. Pieces. Das waren Slow Club aus Sheffield, aus England. Die haben früher auch mal ein bisschen reduzierter geklungen, inzwischen mit fettem Orchestersound und allem, was dazugehört, mit Pauken und Trompeten sozusagen. Steht der Band aber ganz gut, das kriegen die doch einigermaßen auf die Reihe. Der Track gerade eben vom neuesten Album Complete Surrender. The Magic Numbers sind eine Band auch aus England, aus der Nähe von London kommen sie, glaube ich. Die waren für mich immer so ein bisschen die moderne Version von den Mamas and den Papas. Also leben so ein bisschen Familienleben vor, nach außen hin alles harmonisch, alles ein bisschen 60s-Style. Das vierte Album der Band ist gerade eben erschienen. Elias heißt das, davon hören wir den Track. END heißt also so viel wie End. Don't be so afraid if you let it go. Ja, auch mit ganz vielen Streichern aufgepimpt, dieser Song hier von den Magic Numbers END, der Track gerade eben vom neuesten Album. Elias heißt das. Ich bin übrigens ziemlich verschnupft, wenn ihr also denkt, das Mikro ist hier verbogen. Nein, es sind meine Hals-, Nasen-, Ohren- und Atemwege, die nicht so richtig wollen, aber ich hoffe, das haut trotzdem irgendwie einigermaßen hin hier in dieser Sendung. Black Bananas ist das Projekt von Jennifer Hremer. Früher mal hat sie bei Royal Trucks mitgemacht. Und ja, die sind ja seit einiger Zeit Geschichte. Black Bananas haben auch schon so einige Platten veröffentlicht. Letztes Album, das neueste Album heißt Electric Brick Wall und sie klingt eigentlich wie E und je. Hier kommt der Track Eve's Child. We'll be right back. den Sunday Service und eine Frage an die Pop-Experten unter euch. Was fällt euch musikalisch zumindest zu Calgary ein, dieser Stadt in Kanada? Mir wird gar nicht so viel einfallen, außer vielleicht Chad Van Galen. Der kommt aus der Stadt, dieser Singer-Songwriter, dieser Großartige. Aber auch eine andere Band, Woman, gab es mal aus Calgary. Die haben sich aufgelöst. Gegründet wurden sie 2007 ungefähr. Und dann vor 2 Jahren gab es die Auflösung, weil eins der Bandmitglieder, das war Christopher Reimer, der ist verstorben. Und ja, seitdem gibt es die Band nicht mehr. Aber es gibt ein Nachfolgeprojekt. Viet Cong heißen die. Da machen zumindest 2 Typen mit, die vorher bei Woman mit dabei waren. Zum einen Matthew Flegel. Und dann noch Scott Munro mit weiterer Unterstützung von anderen Leuten. Und die haben jetzt gerade ihr Debütalbum veröffentlicht. Cassette heißt das. Das Ganze ist relativ kurz gehalten, nur 7 Stücke drauf. Und auch der Sound etwas verwaschen, altmodisch will ich mal sagen. So ein bisschen, nicht Shoegazer-Sound, aber geht schon ein bisschen in die Richtung. Woman haben mir damals sehr, sehr viel besser gefallen. Das Nachfolgeprojekt kann nicht ganz mithalten. Trotzdem eine ganz nette Platte, sage ich mal. Eben gerade der Track Static Wall zu hören gewesen. Hier noch an hinterher Dark Entries. We'll be right back. Sie können es auch lauter und dann auch noch vor Publikum. Viet Cong waren das, Nachfolgeband von Woman, kommen wie gesagt aus Calgary, aus Kanada, haben mit Cassette gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht und ihr Track Dark Entries war zu hören. Erschien das Ganze bei Mexican Summer, einem ganz spannenden amerikanischen Indie-Label, wo ja immer wieder mal gute Platten rauskommen und die für Überraschung gut sind. Auch die nächste Band kommt aus diesem Labelstall Mexican Summer, das ist die La Hell Gang. Die kommen aus Chile, sind zu dritt und veröffentlichen mit Through Me Again gerade eben ihr Debütalbum, zumindest ihr Debüt für Mexican Summer. Aus Santiago de Chile kommen sie und ja, hier hören wir ihren Track Her Way Has Come. Santiago de Chile soll es so eine richtige Psychedelic-Szene geben. La Hell Gang, eine von diesen Vertretern. Through Me Again, der Albumtitel und ihr Track gerade eben. Her Way Has Come. Als nächstes Too Tangled, ein Duo aus Belgien, die schon im März ihr neuestes Album veröffentlicht haben. Hieß Stay Restless, aber jetzt davon auch nochmal eine neue Single veröffentlichen. Wahrscheinlich deshalb, weil sie demnächst auch auf Tour kommen. Da muss der ganze Apparat angeschoben werden und wir helfen auch kräftig mit. Hier kommen sie mit Firecrackers, Too Tangled. Close. Firecrackers, das war ein Track von Too Tangled, die mich immer ein wenig vom Sound hier an die Ravonettes erinnern, die wir auch vorhin schon mal gehört haben. Aber wie gesagt, unterschiedliche Bands, aber schon so gleiche Konstellation. Aber also von wegen männlich-weiblich im Duett. Aber ja, vielleicht können die ja mal zusammen auf Tour gehen oder eine Split-LP aufnehmen. Das würde doch sicherlich passen wie die Faust aufs Auge. Wer auf warme Soul-Sounds steht und zerkratzte Platten, für den ist die nächste Scheibe genau das Richtige. Mr. Bird featuring Greg Blackman. Mr. Bird, in diesem Fall Produzent, kommt eigentlich aus England, wohnt aber seit Jahren in Portugal. Und Greg Blackman als Sänger, der hat auch schon mal mit DJ Vadim zusammengearbeitet. Die beiden haben jetzt eine Platte veröffentlicht, Lo-Fi Classics heißt die. Darauf gibt's Soul-Sounds pur. Hier kommt ihr Track, The Morning's Coming. Today I feel like feeling something. I can't leave another whole day to nothing. I live so long and feeling free. And that brand new morning has come for me. Come for me, come for me. I'm tired of feeling a lack of love. Soon maybe I'll be rise above and I won't care no more. It's coming. Tja, warme Musik, die noch ein bisschen den Sommer zurückbringt, der ja kurz mal hier dem vorzeitigen Herbst Platz gemacht hat. Man glaubt es eigentlich kaum. Ende August, aber schon sind die Orkanböen hier in Hamburg unterwegs. Egal, das war gerade The Morning's Coming von dem Produzenten Mr. Bird, zusammen mit dem Sänger Greg Blackman vom Album Lo-Fi Classics. Auch davon nochmal ein Track, weil es so schön ist. A Love Forever Fly. Low five, because it's all all about the vibe. Yeah. We'll be right back.